Oh ja, ist so gut. So gut im Wohnzimmer des Vaters zu sein. Da geht es uns einfach gut. Und ich habe so Liebe gespürt, wo wir getanzt haben mit Jesus. Da war so Liebe da. Weißt du, unser Herr zeigt uns seine Liebe auf so vielfältige Art und Weise. Und er will, dass wir immer tiefer erkennen, wie sehr er uns doch liebt. Wie sehr er für uns ist. Und dass wir immer mehr erkennen mit unserem Herzen, dass wir wissen, dass wir wissen, dass wir wissen, dass wir geliebt sind. Dass wir geliebt sind ohne Wenn und ohne Aber, ohne Einschränkungen und ohne Voraussetzungen. Weißt du, du musst nichts leisten, um geliebt zu sein. Du kannst dir diese Liebe nie erkaufen. Und du kannst auch keine Leistung dafür erbringen. Du kannst dich noch so bemühen, gut zu sein. Noch so bemühen, perfekt zu sein. Weißt du, wir sind Menschen. Wir machen Fehler. Wir scheitern. Und wir stehen wieder auf und gehen weiter. Weil das ist einfach unsere Natur, nicht liegen zu bleiben. Weil der Sieger in uns lebt. Weil Jesus alles für uns getragen hat. Und wir dürfen Fehler machen. Das heißt nicht, dass wir mit Absicht Fehler machen, aber wir dürfen Fehler machen. Weißt du, das ist ein Druck, auch frei zu sein von diesem Druck, perfekt zu sein. Dieser deutsche Perfektionismus. Weißt du, wir wollen unsere Sache exzellent machen. Wir wollen unsere Arbeit gut machen. Wir wollen ein exzellentes Verhalten gegenüber unserem Nächsten haben. Wir wollen freundlich sein, voller Liebe sein. Aber wir können das nicht aus uns selber vollbringen. Wir brauchen keine Masken mehr aufzusetzen, sondern wir dürfen einfach so sein, wie Gott uns geschaffen hat. Wir dürfen Kinder Gottes sein, geliebte Söhne, geliebte Töchter Gottes. Wir dürfen in dieser Liebe uns sonnen. Wir dürfen in dieser Liebe gehen. Und diese Liebe gibt uns Halt. Weißt du, die gibt uns Halt. Die hält uns. Gott steht hinter uns. Und er ist immer, immer für uns. Er verlässt uns nie. Nichts kann uns von seiner Liebe trennen, steht im Wort. Und egal, wie die Zeiten sind, weißt du, egal, was kommt, nichts kann dich von Gottes Liebe trennen. Er liebt dich. Egal, wie es in der Welt aussieht, er liebt dich. Und seine Liebe ist dein Halt. Er sorgt dafür, dass du nicht strauchelst, dass du nicht wankst. Sondern seine Liebe schützt dich. Seine Liebe hüllt dich ein. Oh, weißt du, und du darfst es erlauben, dich lieben zu lassen von deinem Herrn und deinem Gott. Weißt du, wir müssen das auch zulassen können. Uns nicht unwürdig fühlen oder verdammen, weil wir irgendwas falsch gemacht haben. Weil wir vielleicht heute vergessen haben zu beten oder in der Bibel zu lesen. Weißt du, der Feind, der nützt diese Dinge. Der sagt, du tust nicht das, was du tun solltest, damit du geliebt bist. Aber weißt du, das ist eine Lüge. Wir glauben nicht länger dieser Lüge, dass wir uns Liebe, die Liebe des Vaters erarbeiten müssen. Dass wir nicht genügen. Dass wir es nicht wert sind, geliebt zu werden. Sondern wir lassen uns fallen. Wir lassen uns fallen in die Liebe des Vaters. Weißt du, fallen hat mit Loslassen zu tun. Loslassen von unseren Gedanken, wie wir sein müssten. Wie wir gegenüber anderen Menschen sein müssten. Was wir für ein Ergebnis bringen müssten. wie wir dastehen sollten, damit wir gut aussehen. Wo weißt du, dein Papa hat dich gut aussehend gemacht. Du bist schön. Du siehst gut aus. Er schaut auf dein Herz und er sieht dein Herz. Er hat dich gut aussehend gemacht. Dich wertvoll gemacht, kostbar gemacht. Weißt du, und er freut sich, wenn wir loslassen und uns in seine Arme fallen lassen. Wenn wir uns tiefer fallen lassen in seine Gegenwart. Wenn unser Herr uns lieben darf. Wenn er Zeit der unbeschwerten Gemeinschaft mit uns verbringen darf. Weißt du, das war doch so schön, mit Gott zu tanzen. Das war so eine Leichtigkeit, so eine Freude war da. Und über allem lag so die Liebe, einfach die Liebe zu uns. Weißt du, unser Gott ist kein Gott, der uns belastet oder schwere, drückende Dinge auflädt. Deswegen ist Jesus gestorben, der hat alle Lasten für uns getragen. Und auch wenn der Feind manchmal versucht, uns Dinge aufzulegen, wenn wir durch Probleme oder Situationen durchgehen, weiß ich, möchte ich das auch als Ermutigung fürs neue Jahr mitgeben. Schau auf den Herrn. Schau nicht auf die Umstände. Wirf deine Sorgen auf den Herrn. Er sorgt für dich. Mach dir keine Sorgen, was wird im Jahr 2025, was wird aus dieser Welt, was wird nach den Wahlen. Mach dir keine Sorgen, gib's ab an dem Herrn, vertraue ihm, dass er den besten Plan hat für diese Erde, für diese Welt, für dein Leben. Dass du, egal was ist, bewahrt bist, behütet bist, beschützt bist. Weißt du, das ist das Jahr, wo wir wirklich noch mehr wie sonst unserem Herrn vertrauen und glauben dürfen. Wo wir noch mehr im Geist wandeln dürfen. Fest gegründet in der Wahrheit des Wortes Gottes. Weißt du, warum sollen wir in der Bibel lesen? Nicht, dass wir irgendeine Pflicht erfüllen, weil als Christ gehört es halt dazu, dass man in der Bibel liest. Weißt du, nee, das ist Religion. Sondern wir lieben unseren Herrn, wir lieben sein Wort. Wir freuen uns, dass wir sein Wort in geschriebener Form haben dürfen. Wir freuen uns, dass wenn wir die Bibel aufschlagen, Leben herauskommt, Leben herauskommt. Weißt du, Leben. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund hervorkommt. Und das Wort ist Gottes Wort. Es ist sein Mund, der zu dir spricht. Wir brauchen das Wort. Und je mehr wir es lesen, umso mehr verfestigt sich in unserem Innern. Und wir wissen einfach, dass wir wissen. Und es macht uns stark und macht uns stabil. Und der Feind hat immer weniger. Ja, er hat kein Anrecht an uns, aber er kann uns immer weniger durcheinander bringen. Deswegen vertrau der Liebe, vertrau deinem Herrn. Weißt du, unserem Herrn ist so wichtig, dass du ihm vertraust, dass wenn irgendetwas kommt, dein erster Gedanke ist, Herr, danke, dass du mich liebst, danke, dass du die Lösung für mich hast, danke, dass ich in dir geborgen bin, danke, dass mir nichts passieren kann. Weißt du, das ist dein Leben ausgerichtet auf Gott, eingehüllt in seine Liebe, losgelassen von allem, was dich bedrängen will. Dein Papa liebt dich und er ist für dich. Vergiss es niemals mehr, egal was kommt, egal was sein wird. Du bist geliebt, du bist bewahrt, behütet und beschützt. Und du hast jeden Tag Grund, dich zu freuen, zu tanzen und zu jubeln mit deinem Herrn. Amen. Halleluja. Ja, als wir gerade die Zeit hatten, wo wir einfach mit Jesus getanzt haben, Hochzeitsfest, habe ich einfach gesehen, wie ich mit Jesus getanzt habe. Das war voll schön. Und plötzlich habe ich gesehen, dass ich mich von ihm getrennt habe und mich umgedreht habe und mit den anderen getanzt habe. Und es hat mich erinnert an einen Film, den ich gesehen habe, in der Weihnachtszeit, das geliebte Jane. Und das spielt ja so, ich weiß gar nicht, im 18. Jahrhundert. Ich weiß nicht, wann Jane Austen gelebt hat. Geliebte Jane mit Jane Austen. Ich weiß nicht, wann die gelebt hat. Also irgendwann so ein paar hundert Jahre her auf jeden Fall. Und da haben die ja immer so Gesellschaftstänze gemacht. Und die waren halt immer zu mehrt auf der Tanzfläche. Und dann haben sie sich gedreht. Dann hat der mit dem anderen getanzt und der mit dem anderen, der mit dem anderen. Genau. Und so habe ich das gesehen. Also aus dem Tanz mit Jesus verändert sich das Bild und wir tanzen mit den anderen. Und dann wieder mit dem anderen und mit dem anderen und dann wieder mit Jesus, dann wieder mit dem anderen. Und das waren einfach wir. Das war unsere Familie, die Kinder Gottes. Jeder, der hier da ist, wird an diesem Hochzeitsfest teilnehmen. Und wir werden wirklich alle da sein. Und wir werden nicht nur mit Jesus tanzen, sondern auch miteinander. Und dann kam mir plötzlich, dass eine Hochzeit fällt ja in die Kategorie Familienfest, oder? Da dachte ich, oha, stimmt ja. Das heißt, es geht nicht nur um du und Jesus oder ich und Jesus, sondern auch um uns alle. Und ich glaube, also ich weiß nicht, ich hab noch nicht geheiratet, aber ich glaube, die mal geheiratet haben, die wollten da auch niemanden einladen, so der weit entfernte Onkel, den ich vor 15 Jahren mal bei der Taufe von meinem kleinen Cousin gesehen habe oder so, sondern auf unserer Hochzeit wollen wir eigentlich Leute haben, die wir lieb haben, oder? Die wir gut kennen, mit denen wir eine Herzensverbindung haben, ja, von denen wir uns freuen, wenn die da sind und wir sagen, oh ja, super, du bist da, du hast Zeit gefunden, du hast die Einladung angenommen, wow, so gut und ich freue mich so, dass du da bist und ich habe dich vermisst. Mit so Menschen wollen wir doch unser Hochzeitstreffen oder unsere Hochzeitsfeier feiern, oder? Und es wird ja nicht nur im Himmel so sein, sondern das wird hier, fängt es ja an. Und wir müssen uns, beziehungsweise, ja, ich wünsche mir so sehr einfach, dass wir wirklich als Familie zusammenwachsen, dass der Leib Christi als Familie zusammenwächst, dass wir wirklich nicht nur ja, uns von Gott lieben lassen und Gott lieben, sondern dass wir uns auch in der Familie lieben lassen und uns lieben. Und ja, ich glaube, wir sind echt schon ganz gut dabei. Also ich, Halleluja, danke Jesus. Aber mein Gebet ist wirklich in dieser Zeit, dass das in den Leib Christi geht. Dass wir wegkommen von, ja, wir treffen uns halt mal sonntags und ja, der ist auch da, okay, passt schon und so. Ist auch nicht schlimm, wenn er nicht kommt. Aber nee, wirklich, dass wir eine Herzensbeziehung zu den Menschen haben. Dass wir sagen, okay, mir fehlt wirklich was, wenn ich im Urlaub bin und am Sonntag mal nicht da sein kann. Mir fehlen die Leute, weil ich sie einfach lieb habe. Weil ich sie nicht nur lieb habe, weil ich sie lieb haben muss, sondern weil sie halt da sind, wenn ich auch da bin, sondern weil ich wirklich eine Herzensverbindung habe, weil mir deren Wohlergehen am Herzen liegt, weil mir einfach, ja, weil ich sie als Person schätze, weil ich sie lieb habe, weil ich weiß, du bist meine Schwester, du bist mein Bruder und wir werden die Ewigkeit miteinander verbringen. Wir werden uns wirklich, also ihr habt mich noch länger. Und so wie die erste gesagt hat, lass dich von deinem Gott lieben, will ich dir sagen, lass dich auch von deinen Geschwistern lieben. Das ist wirklich auch was, wo wir loslassen müssen, wo wir auch vertrauen müssen, wo wir auch ja, vielleicht auch den Heiligen Geist bitten müssen, dass er uns vielleicht Sachen, die in der Vergangenheit passiert sind, wegnehmen, dass er vielleicht Dinge heilt. Weil wie in der normalen Familie kann es auch zu Verletzungen kommen, zu Enttäuschungen vielleicht, dass man was von jemandem erwartet hat und es ist nicht passiert oder so. Dass wir einfach ja, da ehrlich sein sind zu Gott und uns da wirklich heilen lassen, befreien lassen, damit wir wirklich in diese Familie reinwachsen können. Dass wir wirklich reinwachsen können, dass wir zusammenwachsen können, dass dieses Band der Liebe unsere Herzen wirklich verbindet. Aber auch nicht zu eng verbindet, sondern ich habe das so gesehen, dass es so elastisch ist. Dieses Band der Liebe ist nicht eng, sondern elastisch und hat auch immer Platz für andere. Und man ist nicht eifersüchtig, wenn, oh, das ist aber mein Freund und jetzt hat er mit jemand anders gesprochen. Warum? Nein. Nein, dieses Band der Liebe vom Heiligen Geist, was unsere Herzen verbindet, ist elastisch und geht einfach auf und nimmt auch Neue mit rein. Wenn ich sehe, oh, da ist jemand neu, dann gehe ich auf den zu und sage, hey, wer bist du, wo kommst du her, wie geht's dir? Warum guckst du traurig aus? Kann ich für dich beten? Ja, das ist einfach, ja, das, diese Liebe macht einfach weit. Die Liebe macht das Herz weit und geht auf die Menschen zu und sieht den Menschen. So wie wir es mit dem Tor vorher gehört haben von der Moni. Einfach, ja, auch bei den Geschwistern sehen wir, hey, irgendwie, was ist los mit dir? Warum machst du ein trauriges Gesicht? Oder, ja, ist bei dir irgendwas vorgefallen? Ich bin für dich da oder ich helfe dir bei was oder ich bin an deiner Seite. Du musst es nicht allein machen. Einfach das, was wir auch erwarten oder uns wünschen von anderen, dass wir das auch geben. Wir können nicht, gesunde Beziehungen bauen nicht darauf auf, dass ich sage, okay, jeder soll immer nur zu mir kommen, jeder soll immer nur fragen, wie es mir geht und ich erzähle immer nur von dem, was in meinem Leben so passiert, sondern gesunde Beziehungen sind einfach, ja, die sind im Wechsel, dass ich auch geben kann und einmal einfach meine Hand ausstrecken kann und sagen, hey, was ist bei dir los? Kann ich für dich beten? Oder auch einfach, dass wir ja, fein auf den Heiligen Geist hören, wenn wir im Gebet sind. Plötzlich kommt jemand, ein Geschwister oder irgendjemand in unsere Gedanken, das nicht wegwischen und sagen, nee, ich habe jetzt was Wichtigeres zu beten, ich bete jetzt gerade über meine finanzielle Zukunft, das hat jetzt Priorität, sondern einfach drauf hören und sagen, okay, ja, vielleicht ist bei dem gerade irgendwas, vielleicht weißt du es nicht, vielleicht, ja, steckt in irgendeiner Situation, sondern geh da rein, bet für ihn, heb ihn zu Gott hoch und sag, hey, ich weiß nicht, was los ist, Papa, aber ich bitte dich, sei bei ihm, segne ihn. Und ich habe das mir so angewohnt, ich bete für andere so, wie ich will, dass die für mich beten. Und das ist eine gute Sache. Wenn dann betest du viel zielgerichtiger, viel, viel härter und viel mehr. Und ja, das möchte ich euch wirklich mitgeben. Oder auch, dass ihr da mitbetet, dass wirklich der Leib Christi diese Familie einfach wird. Dass dieses Familienbewusstsein, dieses Familiensein in den Leib Christi geht. Dass auch die Geschwister, die noch nicht im Leib sind, die vielleicht durch Verletzungen, die durch irgendwas, was auch immer passiert ist in ihrem Leben, vielleicht aus dem Leib Christi rausgegangen sind oder Angst hatten, überhaupt reinzugehen, dass die wirklich in Gemeinschaft gebracht werden durch den Heiligen Geist. Dass sie wirklich gezogen werden zu uns, dass sie in unsere Arme kommen, dass wir wirklich diese Familie werden, wo wirklich Jesus sich auf seinem Hochzeitsfest wünscht. Dass wir uns kennen, dass wir uns lieben, dass wir miteinander sind, dass wir miteinander stehen, miteinander gehen, einfach eins sind. Lasst uns da wirklich beten, lasst uns da zusammenstehen und lasst uns da auch aufpassen, weil der Feind möchte das so gern kaputt machen. Das ist wirklich, das habe ich an der Bibelschule damals gelehrt, die erste Aktion vom Feind war einfach Kain und Abel, dass er Brüder auseinandergebracht hat. Das war die erste Aktion. Und lasst uns das wirklich immer vor Augen haben, wenn irgendein Gedanke kommt, so boah, der hat mich blöd angeschaut oder was, war das jetzt für eine blöde schnippische Bemerkung oder so. Wenn wir solche Gedanken im Herzen einfach drin lassen und da vielleicht noch dran rummachen und die rumbegießen und bewässern und ja, stimmt, und heute hat er schon wieder so blöd geschaut und gestern hat er gar nicht Hallo gesagt und ich habe ihm aus dem Auto gewunken und er hat gar nichts gemacht. Ja, ihr lacht, aber das kann wirklich blöd enden, es kann wirklich Beziehungen kaputt machen. Also lasst uns da auch wirklich aufmerksam sein. Und wenn sowas im Herzen kommt, gleich rausnehmen und sagen, okay, ich vergebe der Person, du weißt ja nicht, was bei der war, vielleicht hat die wirklich eine schlechte Nacht gehabt oder vielleicht ist irgendwas in der Familie, vergib es, trag es nicht nach, halt dein Herz rein und lass uns wirklich so einfach in dieses neue Jahr starten. Amen. Das ist übrigens eins der Dinge, die der Heilige Geist gemacht hat, als er gekommen ist. Das, was Sabrina jetzt gelehrt hat, er zieht zusammen. Ja? Das ist total übernatürlich. Gott, also der Heilige Geist, der zieht uns zusammen. Ja? Wie er das gemacht hat, ja? Mal abgesehen von Hananias und Hananias und Sapphira. Entschuldigung. Ja, aber er hat... Das Feuer ist gefallen, die Feuerzungen waren da, sie haben in Sprachen geredet und gebetet und gesprochen und dann hat er die Gemeinde gebaut. Der Heilige Geist hat die Gemeinde gebaut, er hat die Gemeinde zusammengeführt, er hat die Leute gezogen, die ersten 3.000 und dann nochmal 4.000 oder wie viel das waren und er hat sich zusammengezogen und sie hatten alles gemeinsam, das ist eine Qualität. Ich weiß nicht, Pastor Georg hat mal vor etlichen Jahren darüber, ich habe gedacht, Herr, verschone mich davor, ne? Ja, aber das ist eine Sache, die nur Gott machen kann, ja? Das nur, der Heilige Geist macht das, der räumt diese Sachen raus, ja? Und er fühlt sich auch nur wohl, gerade wenn du wenn du so eine Kultur betreibst, dass du die Sachen, die Anstöße gleich aus deinem Herzen mal rausschaffst. Ja, nur da fühlt sich der Heilige Geist richtig wohl. Der mag das nicht, wenn wir was gegeneinander haben. Am Sonntag durfte man ja diese Kärtchen ziehen und ich habe auch eins bekommen. Ja, Johannes 7, 30 irgendwo. Wer Durst hat, der komme zu mir. Wie als ob es Gott gewusst hätte, ne? Ist ja manchmal so, du gehst den Vers, den du einfach brauchst, ja. Und gestern Abend, es war schon heute Morgen, als ich ins Bett bin, habe ich noch gedacht, ja, einfach mehr von mir. Und plötzlich, kurz vorm Einschlafen, war ich versetzt ganz nach oben, und zwar über dem Himmel, ja, also über dem, wirklich den Himmel. Und ich sage, der Himmel, ich habe gesehen, der Himmel ist voll, der ist randvoll, Gaben, randvoll. Ja, ich weiß gar nicht, ob das so richtig, ja, ich glaube, Gott will uns so richtig hungrig und durstig machen, ja. Wenn du in deinem Herzen das so hast, ich habe eigentlich genug jetzt, mir reicht es einfach so, das ist nicht Gott, das ist ganz und gar nicht Gott. Ich weiß gar nicht, wie das geht, ja. Aber du wirst immer durstiger nach mehr von Gott, ja, nach mehr von Jesus, nach mehr von seinem Wirken, nach mehr von seinem Leben, auch nach mehr von seinem übernatürlichen Wirken, weißt du, mehr von seinem übernatürlichen Wirken, weißt du. Und da kann ich dir sagen, ich habe da noch nicht genug, ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe da noch nicht genug, ja. Es ist gut, was wir haben, und preis dem Herrn für alles, was wir haben, aber trotzdem ist das so ein Schrei nach mehr. Weißt du, so auf der Fahrt, wo ich hierher gekommen bin, habe ich gedacht, ja, ich will das mehr sehen, ja. Totenauferweckung, das war mal stärker, ja. Das war mal stärker, und das ist eins der Sachen, die Jesus zu uns gesagt hat, Tote aufzuwecken, ja, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben, ja, Kranke einfach gesund machen, ja. Ich will da einfach mehr davon sehen, wollt ihr das auch sehen, ja. Da ist ein Hunger in mir, der einfach da mehr will. Und ich habe gesagt, Herr, mir ist das, was ich jetzt habe in meinem Leben, noch zu wenig, ich will mehr von dir. Und das ist, ich glaube, dass das ist, was Gott will. Ja, wer Durst hat, der komme und der trinke. Der komme zu mir, also zu Jesus auch das. Er komme zu Jesus und trinke, ja, und trinke. Nur da wirst du satt. Und dieses Sattsein ist so, du wirst zwar satt, auf der anderen Seite wirst du noch hungriger und noch durstiger, noch mehr, weißt du. Ich will sehen, dass der Heilige Geist fällt auf meine Nachbarschaft, ja, auf meine Arbeitskollegen, ja, auf hier, auf euch alle. Ich will das sehen, ja, dass der Heilige Geist auf euch alle fällt, ja. Und manchmal, ja, ist es einfach noch ein bisschen, ja, zu deutsch vielleicht, ja, oder ich weiß nicht, ja, so irgendwie, ja, neulich bei euch haben wir da über diesen argentinischen, wie hieß der Claudio Freizon, ja, wo der da war in den 90ern, da ging das ab, weißt du, und ich weiß, dass der Himmel, ich habe gesehen, kurz vor dem Einschlafen war das so gestern oder heute Morgen, der Himmel ist voll, aber gibt's Leute, die das runterziehen, ja, gibt's Leute, die das haben wollen, ja, gibt's Leute, die im Sinne dessen gierig auf Gott sind, die im Sinne dessen mehr wollen von Gott, ja, die sehen wollen, wie unser Volk einfach umgekrempelt wird, ja, wie der Heilige Geist einfach nach Deutschland kommt, ja, mehr wirklich in der Fülle auf uns alles kommt, auf alles Fleisch fällt. Überleg mal, in Jerusalem, die haben 40 Tage vorher noch geschrien, kreuzigt Jesus, ja, und dann fiel der Heilige Geist und plötzlich haben sich die Scharen bekehrt, ja. Der Heilige Geist hat Jerusalem umgekrempelt, ja. Da waren auch Pharisäer drunter, bin ich sicher. Da waren Gesetzeslehrer drunter. Da waren Leute drunter, die mit ihrem Leben vielleicht auch am Ende waren, die gesagt haben, ich will einfach jetzt mehr haben, ja. Mir ist das zu wenig Leben in meinem Leben, ja. Und ich habe festgestellt, nur Jesus kann diesen Durst auf Dauer stillen, ja. Oder auf Dauer einfach gut machen, ja. Und mehr von ihm zu wollen, ist, glaube ich, eine gute Sache. Ja, und so eine Hochzeit ist eines der schönsten Feste. Es gibt nichts Schöneres als eine Hochzeit, ja. Und da sind wir eingeladen. Da gibt's ja dieses Gleichnis, weiß nicht, wo steht, von diesem Hochzeitsmahl, ja. Wo dieser Herr seinen Knecht rausschickt, ja, und lad die Leute dazu, ja, holt sie rein, ja, und wo die dann die Ausreden hatten mit den Ochsen und der eine hat geheiratet und was weiß ich, ja. Und dann hat er gesagt, geh an die Hecken und Zäune und nötige die Leute zum Hochzeitsmahl zu kommen, ja, nötige die Leute, ja, das ist der Tatbestand der Nötigung, ja. Ihr wisst, wie ich das meine, ja. Eine freundliche Nötigung, ja. Dass Menschen hier reinkommen, dass wir an die Zäune gehen und an die Hecken und sagt, kommt hier, da gibt's übernatürliches Leben. Weißt du, die Leute draußen, die wollen keine Religion, das gibt's genug in der Welt, das brauchen die gar nicht. Aber die wollen das echte Leben, ja. Die wollen Wunder sehen, weißt du. Es gibt so viele Filme über Superhelden und was da geil was. Aber warum? Weil die Leute zu wenig Wunder in ihrem Leben haben, zu wenig Gott in ihrem Leben haben, zu wenig Übernatürliches in ihrem Leben haben. Und wir wollen Übernatürliches, ja. Wir brauchen keinen natürlichen Gott. Da gibt's genug. Wir haben einen übernatürlichen Gott, ja. Und das wollen wir sehen. Und ja. Habt ihr da auch Hunger? Ja, wollen wir mal vielleicht aufstehen und sagen, Gott, Vater im Himmel, vielleicht stehen wir mal gerade zusammen auf, Vater im Himmel, wir haben mehr Hunger nach dir. Wir haben einfach Hunger nach dir, dass du fällst in unser Land, dass du kommst, ja, und alles umkrempelst, ja, dass du das Gute einfach hervorbringst, ja, dass wir Zeichen und Wunder sehen, dass wir sehen, dass unser Land errettet wird, ja. Wir stehen für Deutschland, dass Deutschland errettet wird, ja. Wir stehen für die Schweiz, wir stehen für Österreich, wir stehen für die Ukraine, wir stehen für ganz Europa, Herr, dass dein Geist fällt, Herr, dass die Menschen Jesus erleben, ja, dass wir Jesus erleben, Herr, und dass die Gemeinden umgekrempelt wird, dass die Kirche umgekrempelt wird, Herr, dass das Leben Einzug hält, dass dein Heiliger Geist Einzug hält. Amen. Weiß ich, hatte so vorhin eben irgendwie so den Eindruck, dass Gott sagt, hey, du musst wirklich alles von dir loslassen und voll auf mich vertrauen und weißt du musst es nicht selber machen. Und das ist auch so ein, das hatte ich dann, das ist so ein englisches Muss, weißt du, es gibt in Sprachen, sage ich, die deutsche Sprache ist eigentlich merkwürdig, dass wenn du sagst, du musst das nicht machen, heißt das so, ja, du kannst es machen, musst du aber nicht. In anderen Sprachen, wenn du das musst da verwendest, sagt, heißt es musst, du darfst das nicht machen. Lass es. So. Und weißt du, wenn Gott sagt, du musst das nicht machen oder du musst dir keine Sorgen machen und so, dann heißt das nicht, dass Gott sagt, so ja, mach's oder mach's nicht, ist dir überlassen. Nein, Gott sagt, lass es. Mach's nicht. Nein, du darfst das nicht machen. Und das musst du ernst nehmen. Weißt? Es ist nicht nur so ein Tipp, ja, du musst dir eigentlich keine Sorgen machen, passt schon alles. Nee. Darfst es nicht, es gehört nicht zu dir, es ist eigentlich nicht Vertrauen auf Gott, weil Gott macht es. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir immer mehr die Dinge weglegen, nicht sagen, okay, was kann ich noch beisteuern, was kann ich in meiner eigenen Kraft noch herbeiwirken, ich habe ja auch meine Fähigkeiten und meine Gaben und so weiter, aber das ist gar nicht wichtig, weißt du, Gott benutzt deine Fähigkeiten und Gaben, aber weißt du, er benutzt es, er macht es, er bringt es hervor und das musst du alles ihm abgeben, alles ihm übergeben. Jesus hat ja gesagt, bei dem reichen Jüngling hat er gesagt, ja, es ist leichter für ein Kamel oder dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher das Reich Gottes sehen kann. Und da geht es nicht darum, dass wenn du jetzt viel Geld hast irgendwie, dann hast du halt Pech gehabt oder so. Es geht auch nicht darum, wenn du sehr talentiert, sehr schlau oder sehr was auch immer bist, dass dann okay, dann ist halt nichts mit Reich Gottes für dich. Nein, es geht um eine Haltung. Weißt du, du kannst der Ärmste von den Armen sein und trotzdem die Haltung haben, ja, ich mache alles aus mir, ich kriege das alles irgendwie gebacken. Und dann ist es genauso, dass Jesus sagt, hey, ist eigentlich leichter für ein Kamel durch ein Nadelöhr zu gehen. Es geht um die Haltung. Weißt du, wenn du alles hast, wenn du alles kannst, aber es alles hinlegst, alles vor Jesus hinlegst und sagst, hey, benutzt du es, mach du das, was du damit tun willst, dann, weißt du, dann kann er dich benutzen, dann kannst du das Übernatürliche sehen, weißt du, Toten auferwecken kann keiner aus seiner eigenen Kraft, irgendwie so wie bei den Aposteln damals, es hat auch noch keinen seiner Kraft hinbekommen, so zu predigen, dass gleich Tausende zu Jesus gekommen sind, in seiner eigenen Kraft hat es keiner geschafft, da ist keiner, ich meine, es war damals ja auch sehr beliebt, so Rhetorik zu studieren und sich gut wortgewandt auszudrücken und so. Und da haben wir die ganzen lateinischen Zitate zum Teil heute noch und so, wo man das schön rüberbringt. Aber weißt du, keiner der Rhetoriker im Römischen Reich oder so hat Menschen so mitreisen können, dass die ihr Leben hingelegt haben, dass die alles hingebracht haben, all ihr Eigentum gesagt haben, hey, nimm all das. Haben sie nicht gekriegt, gut. Haben andere Sachen vielleicht mit erreicht, aber ein Stück weit war da auch immer noch Zwang mit dabei. Aber das hat keiner hinbekommen. Und deswegen, das kann auch nur Gott schaffen. Das kann nur Gott schaffen. Und Gott will, dass wir uns da echt ihm voll hingeben. Und ja, glaub nicht, dass du selber kannst. Aber das ist auch nicht schlimm, weil er kann es. Also er kann es durch dich, er kann es mit dir. Und es war nie gedacht, dass du es alleine machst. Man denkt sich dann immer, ja, wenn ich es abgebe, dann habe ich es ja nicht ich geschafft. Aber weißt du, das war auch nie irgendwie die Absicht, weißt du, wenn du dir anschaust, wie Gott Adam und Eva geschaffen hat und so, das war jetzt nie so gedacht, dass Gott die geschaffen hat und gesagt hat, ja, jetzt macht ihr da mal in dem Garten und irgendwann sehen wir uns dann mal wieder. Nein, jeden Abend haben sie Gemeinschaft gehabt, ist er in der Kühle des Abends mit Adam gegangen. Es war nicht gedacht so, ja, Adam, mach du dein Ding, ich habe dich jetzt geschaffen und so. Aber nein, es war von Anfang an ein gedacht als etwas, was man zusammen macht. Etwas, wo Gott uns für gebraucht. So, ich glaube, im Business nennt man das, wenn so ein Joint Venture, nennen sie das, glaube ich. Also wenn so sich so Unternehmen oder Unternehmen, glaube ist das, wenn die ein Unternehmen eigentlich gemeinsam gründen oder so. Aber so weißt du, er wollte es mit dir zusammen machen. Er wollte es mit dir zusammen einfach angehen. Und da ist es nicht wichtig, was du kannst. Da ist es wirklich wichtig, dass du alles ihm hingibst und dass er sich in dir verherrlichen kann. Weil er hat ja auch, weißt du, alles, was du kannst, hat ja auch er dir gegeben, hat ja auch er dir geschaffen. Das ist ja nicht irgendwie so, dass du das irgendwie irgendwo herbekommen hättest oder dich irgendwie selber kreiert hättest oder so. Nein, das hast du alles von ihm und er will das in, durch sich hervorbringen. Und ich glaube, da ist das immer wieder wirklich, das vor ihm hinzulegen und zu vertrauen, hey, dann kommt es auch hervor. Weil du musst dann auch, das eigentlich entspannt, weil du weißt dann, es kommt gar nicht auf dich an. Du musst gar nicht irgendwie alles wissen, du musst gar nicht alles können. Klar, es macht mal Sinn, sich auf Dinge vorzubereiten oder so, wenn der Heilige Geist dich führt oder ist jetzt nicht immer okay, in jedes Gespräch oder was du hast, Prüfung oder so, gehe ich einfach so rein, habe nichts gelernt oder so. Nein, aber trotzdem sagt Jesus, hey, macht euch keine Sorgen, was ihr jetzt sagen sollt, wenn ihr vor ihm steht. Weißt du, kennst du es ja vielleicht, wenn du irgendwie, macht sich im Kopf manchmal lauter Argumente, denkt man sich zurecht, ja, und dann sage ich das und wenn er das erwidert, sage ich das. Und die Gespräche kommen nie zustande, aber das musst du auch nicht machen, weil in den Momenten, wo es dann drauf ankommt, wenn du alles ablegst, wenn du nicht, ohne dass du vorbereitet bist, kommen einfach die richtigen Worte raus. Die kommen dann so raus, da wärst du gar nicht drauf gekommen. Weißt du, manchmal, das sind dann so Situationen, wo du sagst, hey, wie bin ich eigentlich drauf gekommen, das jetzt so auszudrücken? Weil, wo du selber dann denkst, hey, das war für dich vielleicht selber eine Offenbarung, was du gesagt hast, oder hat Klarheit gebracht. Und das, da will Gott uns hinführen, dass wir einfach so von ihm übernommen sind, dass einfach die Dinge aus uns rauskommen. Und es ist irgendwo dann trotzdem noch du, der redest, aber es ist auch er, der redet, dass einfach so ein Übergang ist, wo einfach das zusammenfließt, wo das ineinander fließt. Und da musst du alles wirklich für hinlegen, weil Jesus verheißt das. Jesus sagt, hey, ihr werdet wissen, was ihr sagen müsst. Weißt du, du kannst in jedes Gespräch, wenn du ein Gespräch mit dem Chef hast und weißt nicht, was kommt oder so, kannst du immer reingehen und wissen, hey, ich werde genau wissen, was zu sagen ist. Oder in wenn du Klarheit brauchst, Herrlichkeit ist das griechische Wort, glaube ich, heißt ja auch Klarheit, weißt, das steckt da ja auch drin, wenn du nicht weißt, okay, wenn jetzt eine Entscheidung ansteht und du weißt schon, oh, okay, irgendwann könnte es auf mich zukommen, wie werde ich da entscheiden, werde ich wissen, was zu tun ist oder in irgendeiner Situation oder was, wie handle ich da, nein, du wirst Klarheit haben. Du wirst einfach Klarheit haben. Du musst dann gar nicht drüber nachdenken. Du weißt, okay, wir machen das und das und das und das. Und das wird, glaube ich, auch, wenn du das am Arbeitsplatz oder wo du auch bist, einsetzt, das wird die Menschen ziehen. Wenn du dir mal anguckst, die ganzen Filme und Serien, wo es darum geht, dass dann oft immer der im Zentrum steht, ist immer so entweder Arzt oder Detektiv oder so, der dann die Anweisung gibt. Der sagt, okay, du machst das, ihr untersucht auf das. Und der weiß immer sofort, was zu tun ist. Keiner hat irgendeine Ahnung, aber der weiß, okay, wir machen das und das und das. Und dann alle so, boah. Und das braucht die Welt. Weil wenn du in die Welt schaust, da ist es auch so, irgendwie jeder tut so, als würde er wissen, was er tut. Aber wenn du genauer hinschaust, die wissen oftmals nicht, was sie tun sollen. Die halten sich dann in irgendwelchen Ideologien oder Ideen fest und sagen, ja, wenn wir das nur so und so und so machen, dann wird das schon. Aber wenn es dann nicht klappt, dann haben sie das Nächste, wo sie sich... Die halten sich nur an Dingen fest, weil sie Jesus nicht haben. Weißt du? Und wenn du da mit der Klarheit kommst, und das auch ausstrahlst, weil du einfach fest drin stehst, dann wissen die, hey, das ist nicht irgendwie... Der hat nicht irgendeine neue Idee gefunden. Der hat nicht irgendwie... irgendein neues Buch gelesen und weiß jetzt die 5 Schritte zum Erfolg, sondern der hat wirklich die Quelle, der hat wirklich die Sicherheit, der hat wirklich die Festigkeit. Und dann kann dich nichts ins Wanken bringen. Und die Sicherheit, die du dann auch ausstrahlst in deiner Umgebung, die wird den Leuten zeigen, hey, da ist mehr. Da ist mehr als nur irgendwie der neue Trend oder der neue Hype, sondern da ist das, was Echtes dahinter. Weißt du, ich glaube, die Apostel auch damals, das hat, glaube ich, einfach viele so überführt, dass die einfach in so einer Klarheit gepredigt haben. Und wo du es auch nicht kommen hast sehen, weißt du, die vorher noch davongelaufen, als Jesus ans Kreuz genagelt wurde, da in Angst sich irgendwo versteckt. Aber dann haben sie sich hingestellt und haben gesagt, hey, in Kleid, und auch sehr konfrontativ, hat gesagt, ja, ihr habt ihn gekreuzigt und der ist aber wieder auferstanden. Also schon sehr, nicht irgendwie sich Worte zurückgehalten oder so. Aber sie waren klar, aber sie waren auch fest, sie standen fest, sie haben sich da nicht rütteln lassen, auch als Verfolgung kam, hatten sie einfach diesen festen Stand, weil sie alles auf diese Karte gesetzt haben, weil sie alle voll drauf vertraut haben. Und ich glaube, das hat auch gezogen, wenn du weißt, hey, der hat eine Sicherheit, das zieht mit, das siehst du zum Teil auch im Negativen manchmal bei so Hochstaplern, wenn die machen sich manchmal so ganz sicher, du denkst, ihre Lüge ist schon längst aufgepoppt und die sagen immer noch, nein, nein, das ist so und so und irgendwie zieht das trotzdem manche noch, weil die irgendwie nicht glauben können, dass der so überzeugt davon ist und es nicht stimmt, aber weißt du, bei uns, wir haben ja das Echte, wir haben die Wahrheit und wir können uns drauf stellen, weißt du, nicht irgendwie anzweifeln, nicht sagen, ja, in der Bibel steht eigentlich, nein, das ist so, weißt du, stell dich da drauf, du weißt, es stimmt, du weißt, es ist die Wahrheit und da kannst du drauf stehen. Amen. Amen. Wir legen alles hin und vertrauen an Christus, dass er uns weiterschickt, ja. In Kolosser, ich glaube, das ist Kolosser 1, 27 steht, Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit. Also der macht das für uns. Und das ist schon gut zu wissen. Das ist schon auch so, wie Joshua vorher gesagt hat, hey, leg alles hin, schau an ihm und lass ihn machen. Und dann kannst du halt so, wie sagt man, so mitfließen. Ja? Genießen halt, wie es lang geht, wenn er die Steuer hat. Aber wenn Jesus die Steuer hat, dann du weißt bestimmt, dass nicht da schief gehen wird, ja. Da ist die Weisheit. Ich glaube, steht auch da, also in ihm wurde das ganze Erde erschaffen, ja. Das ist das Beide, das Sichtbare und das Unsichtbare, ja. Also der hat die Kontrolle auf die ganze Welt. In ihm ist auch das Leben in der Fülle. Also in ihm ist das ganze Leben in der Fülle. Alles, was du brauchst, findest du in ihm. Und das ist schon gut zu wissen, ist schon so ein guter Punkt, diese Gewissheit zu haben, dass wenn ich mit Jesus bin, wenn ich mit Jesus vorangehe, dann habe ich alle Lösungen, habe ich alle Weisheit, was ich brauche, da voranzugehen, habe ich ja, die, Freude in mir ist dann voll, habe ich die Ruhe in ihm, kann ich dann in diese Situation hineingehen und wissen, dass ich da als Sieger rauskomme. Ja, das ist schon eine gute Sache zu wissen. Und ich erinnere mich nur von was Bobby Connor, ich glaube, der hat das so gesagt, dass der hat so, ich glaube, war eine Vision oder ein Traum, ich weiß nicht genau, aber er stellt halt so, dass der hat so einen großen Berg an ihm, ja, dass da an ihm, vor ihm steht, stand so ein großer Berg, wo er da klettern sollte oder da hochsteigen sollte. Und er hat versucht aus eigener Kraft, aber er wusste ja, dass er das nicht schaffen konnte, ja. Das war ihm ja, zu viel in diese Traum oder Vision, ich weiß nicht mehr genau, was das war. Aber dann hat er gesehen, dass eine Tür aufging und da halt so, dass Jesus da. Und dann, er ging dann in Jesus hinein. Und wenn er schon so in Jesus da rein war, ist er plötzlich hochgebracht worden, ja. Das ist halt so zu sehen, hey, in ihm ist die Lösung, ist den Weg, ja. Also er ist dann in ihm und dann mit ihm ist er hochversetzt, konnte er dann eine klare Sicht haben, überall hin, wo er schaute. Und das war schon so an, ja, weil manchmal denken wir, hey, ich muss das irgendwie auf meine eigenen Kraft oder meine eigenen Weisheit da die Sachen voranbringen. Kannst versuchen, aber ja. Ja, das ist nicht so der beste Lösung. Also, wir haben das Wort und das Wort sagt, wenn wir mit ihm vorangehen, dann haben wir mit Sicherheit eine Sieg, kommen wir da als Sieger heraus, ja. Und das ist schon so eine gute Wort da auch zu haben. Ich bin auch so heute als, ja, auch so, ich glaube, war ein Zeugnis vor so einer Dame und er hat über Gebet gesprochen, also der war kurz, ich glaube, das ist halt so kurz, der hat vor ein paar Minuten war sie tot und dann hat er diese Begegnung mit Jesus und war halt so eine Begegnung, wo Jesus ihr gezeigt hat, also was ihr Gebet irgendwie gewirkt hat, als sie da lebte. Zum Beispiel also in der Schule, als sie da rankam und vor die Kinder betet oder so, halt so, weil sie war halt eine Lehrerin und sie wusste nicht, was das bewirkt hat, ja. Aber dann hat Jesus auch so ihr die gezeigt, was da passiert, auch im geistlichen Welt, als sie das gemacht hat. Und das war halt so schon stark, weil sie hat so gemacht, wie Kraft von ihr Gebet rauskam und halt so die Situation geändert. Und da Freude oder halt so auch Sachen, wo sie dachte, hey, ich habe keine Minute zu beten, mache ich so ein Schnellgebet, als ich da schnell ja, ins Klassenzimmer reingehe. Aber sogar dieses kleine Gebet, was sie da gesagt hat, mit Glauben, also ja, hat eine ganze Situation so freigesetzt, dass da voller Kraft kam. Und das hat mich so ermutigt, weil manchmal denken wir, oh, ich muss so oder so beten. Das ist also, mit Gebet ist also auch so eine Herzenhaltung und du machst das mit Glauben und du weißt, dass Gott hört, was du sagst und Gott wird das dann vollbringen, ja, das ist halt so, dass das kommt, diese Herzhaltung und Glauben, dass da von dir rauskommt und die Situation ändert. Und ich fand, was Sabrina schon vorher gesagt hat, hey, bete vor jemand anderem, wie du für dich selber betest. Das ist schon eine starke Sache, ja, weil manchmal wissen wir nicht, was Gebet auch bewirkt, auch in die Familie, wenn du ein Gebet aussprichst oder in die Gemeinde sogar, wenn wir zusammen hier beten. Ist so eine Kraft, die freigesetzt wurde und wir konnten schon die Atmosphäre oder das Land oder je nachdem die ganze Welt verändern, ja. Und das ist also die Kraft des Gebets und wir sollen das nicht unterschätzen, was für eine Power da drin steckt, ja. Das ist schon mächtig, ja. Das Bibel sagt, einer schlagt 1000, zwei schlagt 10.000. Oh, wie viel sind wir hier? Du kannst schon sehen, was für eine Macht das ist. Und wenn wir dieses Gebet auch mit dieser Haltung, Christus in uns, der Hoffnung, der Herrlichkeit, der hat das schon vollbracht. Wir müssen nicht dazu beifügen, ja. Aber wir können dastehen und die Sachen mit ihm ändern. Und das ist schon eine gute Sache zu wissen, hey, wir sind nicht so der Verlierer, die wir hier so halt rumlaufen, ja. Der, der in uns ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Amen. Und das ist schon so eine gute, ja, müssen wir nochmal so das uns bewusst machen und schauen, hey, was haben wir für eine Power, die Sachen in unserer Familie, in unserem Umfeld, in unserer Arbeit zu ändern, in die Gemeinde, wo auch in Deutschland, wo du denkst, hey, hier wird nichts mehr, das ist auch nicht die richtige Haltung. Geh mal rein in Gebet und wir machen das auch hier in die Gemeinde. Und das finde ich echt toll, weil wir setzen die Atmosphäre frei, wir lassen Gott, dass er durch uns, durch die Gemeinde, durch die Gebete, die wir sagen, mit Christus, dass er die Situation ändern und die Hoffnung hineinbringt. Weil in der Herrlichkeit, da gibt es keine unmögliche Situation. Ja? Da steht alle Möglichkeiten, die Sachen halt so, wie Gott das sieht oder wie Gott das vorgeplant hat. Ja? Die Himmel, die alles, was im Himmel ist, dass wir das auch in ja, in unser Land, in unserer Familie das freisetzen. Amen. Amen. Halleluja. Ja, das ist powerful. Und was so stark ist, ist, dass es nicht immer unsere stundenlangen Gebete sein müssen, sondern jedes Gebet, was wir sprechen, was wir im Glauben sprechen und was wir aus ihm und ja, in ihm, aus ihm heraus sprechen, mit ganzem Herzen. Das heißt, im Jakobusbrief heißt es, das Gebet, das ernsthafte Gebet eines Gerechten bewirkt viel. Und es ist diese Haltung, Halleluja. Und genau, das kann ein Satz sein und das, oder zwei Sätze können das sein und die können den absoluten Unterschied machen. Zwei Sätze, die du im Glauben sprichst, wo du im Glauben für jemanden betest oder in eine Situation reinsprichst, kann alles umdrehen einfach. Und eine Stunde jammerndes Gebet bewirkt gar nichts. Also gut ist natürlich, wenn wir eine Stunde voll im Glauben beten auch, ja. Aber das finde ich so gewaltig. Gott ist ein Gott des Glaubens und er möchte, dass wir diese, und der Geist des Glaubens ist ja in uns, und was wir im Glauben, wo wir Anordnungen machen, einfach im Geist, das passiert. Halleluja. Wo wir nicht aus Angst heraus beten, aus ja, Befürchtung heraus, sondern wirklich aus Glauben heraus beten. Da change das, ja. Eins, oh danke Herr, dass jetzt die Engel freigesetzt sind. Danke, dass ich jetzt weiß, was ich sagen soll. Und das macht allen Unterschied. Und Gott hört das. Das Wunderbare ist, unsere Gebete gehen nicht bis zur Zimmerdecke, sondern Gott hört alle unsere Gebete. Jedes Einzelne, vor allem die von Herzen kommen. Also die unsichtbare Welt hört alles. Aber die aus unserem Herzen kommen, für dieses Land auch. Wir sind jetzt mitten in der Daniel-Fastenzeit. Und ich glaube, wo wir hier zusammen beten, auch jetzt am Donnerstag, an den Donnerstagen und überhaupt in dieser Zeit, ja, ich ermutige dich wirklich, nimm dir diese Zeit, einfach zu beten. Nimm dir diese Zeit, mit dem Herrn einfach Sachen zu bewegen. Weil ich glaube, auch wenn wir, das bewirkt was in der unsichtbaren Welt, wenn wir hier zusammen beten auch und viele darüber hinaus, einfach da, Halleluja, da können wir echt ein Shift machen einfach in der unsichtbaren Welt, dass eine Wende kommt für unser Land, aber auch persönlich. Das wird auch uns alle persönlich angehen. Halleluja. Weil wir haben wirklich Gewalt, wir haben Autorität. Der Herr hat seinen Jüngern schon gesagt, und die waren noch nicht mal vom Neuem geboren, ich gebe euch Autorität, auf Schlangen und Skorpione zu treten und auf die ganze Kraft des Feindes und nichts wird euch schaden. Wie viel mehr denen, die den Heiligen Geist in sich haben, die Jesus in sich haben, wenn wir ein Wort sprechen, binden, Sachen binden, nein, das erlaube ich nicht. Ich erlaube keinen Streit in meiner Familie. Ich erlaube keinen Streit in meiner Ehe. Ich setze Einheit frei in meinem Dienstteam, in der Gemeinde zum Beispiel. Das ist ein Satz, den du anordnest und der totale Power hat. Und Ja, Halleluja. Die Engel werden freigesetzt, wenn wir solche Sachen im Glauben sprechen. Und es bewirkt, wozu es ausgesandt ist. Sein Wort. Halleluja. Auch wenn wir sein Wort, wenn du sein Wort wirklich wörtlich sprichst. Halleluja. Danke, Jesus. Durch deine Striemen bin ich geheilt. Jesaja 53,5. Dann hat das Kraft. Dann hat das Kraft. Die Engel gehen darauf. Halleluja. Die thriven darauf. Und es bewirkt das, wozu es gesandt ist. Halleluja. Also nimm dir auch die Such nach Versen, die in deine Situation passen. Ja, da gibt's viele Verse für jede Situation. Ja, Gott hat uns wirklich viel gegeben. Und wenn wir sein Wort ihm zurücksenden, dann wird es bewirken, wozu es gesagt ist. Das Wort Gottes hat Kraft. Es hat Macht. Wir sprechen das jetzt in unser Land auch. Halleluja, sein Wort. Wir sprechen es in jede Situation. Und es kommt nicht leer zurück. Es kommt nicht leer zurück, was wir sprechen und was du auch im Glauben sprichst. Auch über dir oder über diesem Jahr, dass wir erklären, das wird nicht, wie viele sagen, und auch prophezeien, es wird ein total katastrophales Jahr. Nein, das nehmen wir nicht, sondern wir sagen, es wird das beste Jahr, das wir je hatten. Halleluja. Das beste Jahr. Wird es dein bestes Jahr? Euer bestes Jahr. Es wird das beste Jahr, das wir je hatten, was nicht heißt, dass es nicht vielleicht äußerlich ein paar Stürme gibt. Aber es wird das beste Jahr haben, weil wir tiefer in Jesus gegründet werden in diesem Jahr, weil wir in ihm sind, weil er in uns ist, weil wir immer mehr lernen, ständig zu beten, ständig Sachen auch wirklich zu sprechen in die unsichtbare Welt. Halleluja, und sie ordnen sich. Halleluja, wenn wir sprechen, fangen Dinge an, sich zu ordnen, die noch in Unordnung waren. Wir müssen es einfach machen. Und wie gesagt, dazu brauchst du keine 2 Stunden. Das sind manchmal einfach Tschack-Sätze, die du sagst. Und so ist es. Ja, wir lernen das wieder. Wir sind eine Armee und wir ordnen an. Ja, wir sind Soldaten in der Armee des Herrn. Und wir ordnen an. Und das ist so wunderbar, damit Ordnung reinkommt. Weil du siehst in unserem Land, was ist passiert? Ganz viel Chaos ist in unserem Land. Und auch in anderen Ländern, aber man muss sagen, besonders auch in Deutschland. Also es braucht Leute, die wieder Ordnung hineinsprechen, die anordnen und sagen, so, die Züge kommen zum Beispiel nicht mehr immer zu spät. Die Flugzeuge kommen nicht immer zu spät. Amen. Sondern kommt jetzt Ordnung rein, die kommen jetzt pünktlich an. Ja, Amen. Wenn es niemand macht, dann wird das Chaos immer mehr werden. Und wir haben die Autorität. Wir sehen die Sachen und wir jammern nicht mit allen, oh ja, so ist es, so furchtbar, oh ja, Deutschland total krank. Nein, dann sprechen wir zu den Wunden. Natürlich, es stimmt, ja. Und da sind Wunden. Aber was tun wir? Voller Liebe und voller Erbarmen sprechen wir. Und diese Wunden, die in Deutschland sind, die gehen zu und die heilen. Heilung ist jetzt angesagt für unser Land. Heilung ist angesagt für Europa. Nicht Chaos, nicht Krieg oder so weiter. Ja, wir rechnen nicht mit dem Schlimmsten, sondern wir glauben wirklich, dass Halleluja dieses Land jetzt emporsteigt durch den Segen der Gerechten. Heißt es, steigt eine Stadt empor und steigen ganze Länder empor. Halleluja, wir haben einen Mund bekommen und mit dem müssen wir nicht nutzloses Zeug sagen und jammern, sondern mit dem können wir sagen, ja, und ich segne unser Land. Wir fangen an, unser Land zu segnen, nicht schlecht zu sprechen, das machen die anderen sowieso, sondern wir fangen an, unser Land zu segnen. Halleluja. Unseren Stadtteil zu segnen, unsere Stadt zu segnen, unsere Nachbarn zu segnen, unsere Ehe zu segnen, unsere Familie zu segnen, die noch nicht im Reich Gottes sind, die Gemeinde zu segnen. Ja, Halleluja. Die Geschwister zu segnen. Oh, das ist so gut. Halleluja. Weißt du, und so kommt das Reich Gottes und breitet sich immer weiter aus. Und wir sagen immer, oh, das Reich Gottes breitet sich aus. Wie breitet es sich aus? Ganz stark durch das, was wir sagen, durch das, was wir sprechen. Halleluja, das ist ein Riesenschlüssel. Nimm dir das und du wirst sehen, wie sich die Dinge, die vielleicht noch jetzt in Unordnung sind, auch in deinem Leben, in Umständen und so weiter, wie die anfangen, in Ordnung zu kommen. Du siehst plötzlich, Dinge kommen in Ordnung, die vorher in Unordnung waren. Also wir rufen aus 2025, das Jahr, wo die göttliche Ordnung überall reinkommt. In unser Leben, in unsere Familien, in unsere Städte, in unsere Dörfer und in unsere Länder. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Preist den Herrn. Gott hat heute zu mir gesprochen durch einen Bibeltext und den möchte ich euch gern vorlesen. Den habt ihr schon vielleicht auch schon mal gelesen oder auch schon mal von mir gehört, aber mir ist heute was ganz speziell wieder aufgefallen oder neu aufgefallen. Und zwar ist es diese Stelle Apostelgeschichte 4, 23. Ja, da heißt es, beziehungsweise erst der Hintergrund, da waren die Apostel, waren beim Hohen Rat gewesen und die haben sie bedroht und sie haben gesagt, ihr dürft nicht mehr im Namen Jesus reden. Und sie haben sie eingeschüchtert und sie wollten wirklich das Zeugnis der Apostel auslöschen. Ja. Und ich habe ja am Sonntag darüber gesprochen, dass das dieser Geist ist, der auch gerade jetzt, gerade in der westlichen Welt insbesondere, sich erhebt aus dem, ich sage mal, aus einem antichristlichen Humanismus heraus, um das wirklich das wahre Zeugnis, das entschiedene Zeugnis von Jesus zu schwächen oder im Ende ganz auszulöschen. Und mit diesem Geist hatten sie damals zu tun. Und da heißt es Apostelgeschichte 4, 23, als sie aber entlassen waren, also vom Hohen Rat kamen, wo sie eben diese Einschüchterung erlebt hatten und wo sie bedroht wurden, nicht im Namen Jesus zu reden, da kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die hohen Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Sie aber, also alle, die da waren, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herrscher, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist, der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David gesagt hast, warum tobten die Nationen und sannen eitles die Völker? Die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Und denn, jetzt beziehen sie es auf die Jetztzeit und sagen, denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels, alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen sollte. Mit anderen Worten, sie erinnern sozusagen daran und sie legen die Grundlage, indem sie sagen, hey, genau dieser Geist ist schon gegen Jesus gegangen und hat ihn ans Kreuz gebracht. Genau dieser antichristliche Geist, der sich vielleicht um uns herum erhebt, genau dieser Geist hat Jesus schon ans Kreuz gebracht und schon über diesen Geist hat der Vater David schon gesagt, warum toben die Nationen? Also nach dem Motto, was wollen die eigentlich? Ja. Und so mit anderen Worten, sie machen sich die Macht Gottes ganz neu bewusst. Ja. Der, heißt ja Psalm 2, heißt es ja, der im Himmel thront, lacht. Ja. Sie machen sich diesen Mächtigen im Himmel bewusst, der thront und der lacht über die toben. Ja. Das ist ja ein Zitat. Warum toben die Nationen und sannen eitles die Völker? Das kommt aus Psalm 2. Und dann heißt es da weiter, der im Himmel thront, lacht. Ja. Also sie erinnern an die Macht Gottes und dann sagen sie weiter, und nun Herr, sieh an ihre Drohungen, jetzt geht es um die Zeit, in der sie jetzt leben. Jetzt geht es nicht mehr darum, als Jesus gekreuzigt wurde, sondern jetzt geht es um die Drohungen, die jetzt im Raum stehen sozusagen. Die Bedrohungen für das Evangelium, die Bedrohung für die Verkündigung des Evangeliums. Und sie sagen, ja, sieh an ihre Drohungen und jetzt kommt die Abhilfe, gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Mit anderen Worten, gib deinen Knechten, gib deinem Volk, gib dem Leib Christi neue Kühnheit, neue Entschiedenheit, neue Kraft, neuen Durchschlag, wenn sie reden. Und verstärke diesen Durchschlag noch, indem du deine Hand ausstreckst, Vers 30, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Amen. Mit anderen Worten, sie beten um einen neuen Durchschlag, des Evangeliums zu verkünden, begleitet von Zeichen und Wundern. Amen. Und Gott antwortet. Und jetzt, das ist das, was mir heute ganz neu aufgefallen ist. Wie antwortet Gott? Und als sie gebetet hatten, Vers 31, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Und ich lese weiter, die Menge derer aber, die gläubig geworden war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab und große Gnade war auf ihnen allen. Und da wurde mir so bewusst, womit hat Gott geantwortet? Weißt du, sie haben ein Gebet gesprochen aus einer Bedrohungslage heraus. Sie haben ein Gebet gesprochen aus einer Erkenntnis, dass es dringend ist, dass Gott eingreift und dass es einen Durchbruch braucht. Und wie hat Gott geantwortet? Gott hat geantwortet mit einer neuen Dimension seiner Präsenz, seiner manifesten Herrlichkeit auf ihnen. Auf ihnen und in ihnen. Ja? Die Erde bebte, die Städte bewegte sich, das war die Präsenz, die auf sie kam. Und dann heißt es, sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt, das war die Präsenz, die in sie kam. Und die Konsequenz war, dass auf ihnen allen große Gnade war. Mit anderen Worten, die Leute spürten, da liegt was auf denen, was wir nicht erklären können. Da liegt was auf denen, da liegt eine Gegenwart auf den Versammlungen der Gläubigen. Das ist jenseits von dieser Welt. Und du kannst es noch weiter dann lesen in Apostelgeschichte 5, dann weiter unten, ein paar Verse weiter unten. Das sind immer noch die Auswirkungen dieses Gebets und dieser Manifestation. Da heißt es dann nämlich Apostelgeschichte 5, 12, aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Und sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomos. Von den übrigen aber, also die nicht gläubig wurden, ja, wagte keiner, sich ihnen anzuschließen. Das ist interessant, ja? die haben sich gar nicht getraut. Weißt du, die Sache ist die, manchmal haben Gemeinden haben Angst davor, oh, es können sich Hexen einschleichen in unserer Gemeinde, oh, es können sich komische Leute einschleichen in der Gemeinde und dann die Gemeinde von innen heraus zerstören. Weißt du, was ist der größte Schutz vor Hexen, Zauberern, Leuten, die sich einschleusen in irgendeiner christlichen Gemeinde? Der größte Schutz ist die Präsenz Gottes. Amen. Weil das halten die gar nicht aus. Damit, das können die gar nicht handeln, verstehst du? Die wagten es gar nicht, sie ihn anzuschließen, weil da war was drauf, verstehst du? Da war was drauf, wo sie gesagt haben, also wenn wir nicht richtig drauf sind, dann kommen wir dem Ganzen besser nicht zu nahe, das könnte gefährlich werden. Ja? Das ist dann auch die Geschichte von Hananias und Sapphira dann auch in dem Zusammenhang, ja? Das kam dann noch dazu. Ja? So heißt es also hier, von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen, doch das Volk rühmte sie. Aber umso mehr wurden solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan. Also es war nicht so, dass sie ein abgeschlossener Zirkel waren, wo keiner dazukam, aber es wagte keiner, sich anzuschließen, ohne ganze Sache zu machen. Amen. Und das brauchen wir in der Gemeinde Jesu, dass keiner mehr wagt, weißt du, sich anzuschließen, ohne ganze Sache zu machen. Und zwar aus einem einzigen Grund, nicht weil wir als Person so einschüchtern sind und weil wir mit Argusaugen überall hinschauen und sagen, bist du ein falscher 50er oder was ist mit dir und hast du einen komischen Geist oder sonst was. Nein, das war überhaupt nicht ihr Ding damals. Das waren keine Kontrolleure irgendwie, auch keine ängstlichen Wachhunde, die da rumgestiefelt wären um die Gemeinde und geguckt hätten, dass nur keiner irgendwie komisch drauf ist. Nein, sondern sie haben einfach der Präsenz Gottes vertraut, die da war. Und es hat völlig ausgereicht. Die Präsenz Gottes hat alles Falsche ferngehalten. Ihr Lieben, ich glaube, diese Art von Präsenz Gottes braucht die Kirche Jesu Christi. Also stell dir mal vor, was wäre, wenn auf allen Kirchen und Gemeinden eine solche Präsenz liegen würde in Deutschland. Weißt du, dass die Leute sagen, wow, diese Christen, das ist der Hammer. Also das ist ja, das ist der Hammer, was bei denen passiert. Das heißt hier dann auch noch weiter, Scharen von Männern und Frauen wurden hinzugetan, sodass sie die Kranken auf die Straßen hinaustrugen und auf Betten und Lager legten, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten einen von ihnen überschatten möchte. Was war das für ein Schatten? Das war nicht der natürliche Schatten, sondern es war diese Präsenz. Die haben gespürt, da ist diese Präsenz und sie wussten, da geht was aus. Wenn wir nur einfach in den Schatten, in den Einflussbereich von diesem Petrus und auch von den anderen kommen, dann werden wir gesund. Ja, es kam aber auch die Menge aus den Städten um Jerusalem zusammen und sie brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden. Was würde passieren, wenn in Deutschland, wenn eine solche Präsenz auf dem Leib Christi liegen würde, dass die Leute nur noch eins wissen, wow, da geht was aus, was Kranke heilt. Da geht eine Power aus, die Tote auferweckt. Da geht eine Power aus, die Dämonen in die Flucht schlägt. Und gleichzeitig, wow, um dich da anzuschließen, musst du dich klar entscheiden. Amen. Und gleichzeitig ist es so attraktiv, sich anzuschließen, dass letztendlich eigentlich fast jeder sich überlegen wird oder jeder sich letztendlich überlegen wird, oh, sollte ich mich nicht vielleicht doch entscheiden? Sollte ich nicht vielleicht doch? Das ist so attraktiv. Also die Gegenwart Gottes ist so attraktiv. Die Gegenwart Gottes ist das Attraktivste auf der ganzen Welt. Amen. Und weißt du, ist es nicht gewaltig, wenn wir jetzt gerade in dieser Zeit, auch in dieser Daniel-Fastenzeit, so wie ich es am Sonntag gesagt habe, gemäß Psalm 25, beten und fasten für unser Land, dass der Heilige Geist einen neuen Durchbruch gibt in unserem Land. Also ist es nicht der Hammer zu sehen, hey, was wir da eigentlich beten ist, wir beten um eine neue Dimension der Präsenz Gottes auf seiner Gemeinde. Eine neue Dimension seiner Gegenwart. Das ist, wofür wir eigentlich beten. Verstehst du? Wir beten nicht für ein neues durchschlagendes Programm im Leib Christi, für eine neue Strategie, Seeker-sensitive Leute für die Gemeinde zu gewinnen oder sowas, sondern wir beten wirklich, wie die Urgemeinde gebetet hat. Und ich glaube, wir werden die Antwort haben, die die Urgemeinde bekommen hat. Amen. Und diese Antwort ist eben nicht eine neue Strategie, sondern diese Antwort ist die Präsenz Gottes, ist seine manifeste Gegenwart, ist seine Herrlichkeit, ist einfach ein größeres Gewicht der Herrlichkeit Gottes auf uns allen. Große Gnade war auf ihnen allen. Halleluja. Wie von euch sind bereit, das in Empfang zu nehmen? Weißt du, im Glauben in Empfang zu nehmen, wenn wir beten, weißt du, für diesen Durchbruch, dann lass uns das wirklich im Glauben, komm, lass uns mal aufstehen zusammen, lass uns im Glauben wirklich das in Empfang nehmen. Empfang nehmen, weißt du, das ist was, wie Gott antwortet. Halleluja, auf unser Gebet. Er antwortet mit seiner manifesten Präsenz. Oh, ich kann das spüren. Es kommt schon. Halleluja. Wow. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Halleluja, Halleluja. Weißt du, als Mose gebetet hat, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Da hat er ein paar Verse vorher, hat er gesagt, zu Gott hat er gesagt, wenn dein Angesicht nicht mit uns geht, dann lass uns nicht hinaufziehen. Mit anderen Worten, er hatte erkannt, wenn die Präsenz Gottes nicht mit uns ist, dann haben wir keine Chance. Aber mit der Präsenz Gottes können wir alles tun. Können wir jede feindliche Festung schleifen. Können wir Jericho einnehmen und Ai einnehmen und wie die Städte damals alle hießen, die sie dann eingenommen haben. Wir können jeder Macht der Finsternis widerstehen, wenn die Präsenz Gottes auf uns ist. Und Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, dass du unser Gebet, Herr, um einen neuen Durchbruch, Herr, in unserem Land, Herr, dass du unser Gebet erhörst, Herr, und dass du antwortest, Herr, so wie du damals in der Urgemeinde geantwortet hast, Herr. Herr, so antwortest du immer noch, Herr. Du antwortest immer noch mit deiner Gegenwart, Herr. Du antwortest immer noch, Herr, mit einem neuen Gewicht, Herr, deiner Herrlichkeit. Du antwortest immer noch mit einer neuen Dimension deiner Kraft, Herr. Du antwortest immer noch mit einer neuen Dimension deines Wirkens, Herr. Halleluja, Herr. Du antwortest immer noch. Du antwortest immer noch wie vor 2000 Jahren, Herr. Du bist der Gott, Herr. Herr, der mit seiner Präsenz antwortet. Oh, und wir erheben unsere Stimmen und wir sagen, jawohl, Herr, sieh an ihre Drohungen. Ja, sieh sie an. Aber gib jetzt deinen Knechten in dieser Zeit, gib deinen Kindern, gib deinen Söhnen und Töchtern dein Wort mit aller Freimütigkeit zu verkünden, Herr. Strecke deinen Arm aus, Herr. Begleite uns mit Zeichen und Wundern wie nie zuvor. Komm mit deiner Präsenz, komm mit deinem Gewicht, komm mit deiner Kavod, komm mit deiner Doxa wie nie zuvor auf deinen Leib, auf deine Kirche, auf unser Land. Komm, Heiliger Geist, in dieser Zeit, Herr. Osche Karamando Kossa Karamando Kossa Karamando. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Jesus. Oh, yes, Lord. Herr, wir öffnen uns im Glauben, Herr. Herr, wir machen uns im Glauben bereit, Herr. Wir positionieren uns, Herr, für eine neue Dimension des Gewichtes deiner Herrlichkeit, Herr. Oh, wir danken dir, Vater. Wir danken dir, Vater, Herr. Wir danken dir, Vater, dass du jetzt in dieser Zeit die Weichen stellst, Herr. Oh, Shikaramanda Karabasi Kararara. Halleluja. Oh, wenn jemand den Geist des Gebets auf sich spürt, einfach komm ruhig nach vorne, bete einfach auch am Mikrofon. Lass uns wirklich, wie die Urgemeinde, lass uns das Gebet der Urgemeinde beten und lass uns die Antwort der Urgemeinde erwarten. Halleluja. Lass uns die Antwort Gottes auf dieses Gebet erwarten. Kosche karamanda kasi karalabasi kararara. Ora kamasanda karalabasi kararara. Oh ja, Vater, wir danken dir, Herr, dass jedes einzelne Gebet, das gebetet wird, Herr, wie wir es vorher gehört haben, wirklich einen entscheidenden Unterschied macht in der unsichtbaren Welt, Herr. Herr, jedes einzelne Gebet, das gebetet wird, Herr, mit Glauben, Herr. Herr, mit dieser Entschiedenheit, Herr. Es macht einen gewaltigen Unterschied, Herr, in der unsichtbaren Welt, Herr. Und Herr, da wo Ströme zurückgehalten worden sind, Herr, da können sie plötzlich wie Sturzbäche fließen, Herr. Halleluja. Und da, wo der Feind versucht hat, eine Trennung zu machen zwischen uns und dem Gewicht der Herrlichkeit Gottes, da ist die Decke plötzlich weggezogen, Herr. Halleluja, Herr. Wir preisen dich, Herr. Und deine Herrlichkeit kann kommen wie nie zuvor, Herr. O Shekarabasi, Karabasi. Ja, wir sprechen Licht in unser Land. Wir sprechen Licht in unsere Länder jetzt, in dem Namen Jesu. Wir sagen, unsere Lichter, unsere Länder strahlen auf. Sie strahlen auf in deinem Licht. Dein Licht kommt in unsere Länder. Dein Licht flutet jetzt unsere Länder und die Finsternis wird weggetrieben. Die Finsternis wird vertrieben. Halleluja, dein Licht strahlt auf. Dein Licht strahlt auf. Dein Licht strahlt auf in Deutschland. Dein Licht strahlt auf in der Schweiz. Dein Licht strahlt auf in Österreich, dein Licht strahlt auf in diesem ganzen Kontinent. Licht, wir sagen Licht, das Licht des Lebens. Es leuchtet, es leuchtet, es leuchtet und Finsternis kann sich nicht mehr halten. Oh, Halleluja, danke. Sie nimmt die Beine in die Hand und flieht. Halleluja, danke, Jesus. Oh, Shakatatata, Shakatatata. Danke, Jesus, danke für deine Feuer. Du setzt jetzt deine Feuer frei und du reinigst alles, was von dir nicht gehört. Jede Art von fleischlich oder sowas, was nicht von Geist geboren ist, wird jetzt gebrannt, Jesus. Du kommst mit deinem Feuer hinein. Du richtest die Leute so. Oh, danke, Jesus, dass die Reinigung zu den Herzen hinfällt, Jesus. Die Herzen zu dir gerichtet werden, Jesus. Danke dir, dass du kommst, Heiliger Geist. Du erwächst die Herzen. Du erwächst die Herzen. Dein Feuer geht voran. Dein Herz geht mit Flamme. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Feuer und deine Flamme, die jetzt vorangeht. Danke, Jesus. Oh. Ich rufe der ganzen Gemeinde Jesu zu in Deutschland. Steh auf, steh einfach auf. Lasst euch nicht mehr einschüchtern oder verunsichern durch die Umstände oder durch die Stimme des Feindes, sondern steht auf. Und wir werden wirklich mit dieser Überzeugungskraft, wie Joshua das vorhin gesagt hat, mit Überzeugungskraft, mit einer göttlichen Sicherheit und Kühnheit deine Botschaft weitergeben. Ob sie es hören wollen oder nicht, wir lassen uns nicht mehr verunsichern durch irgendwelche Menschen. Wir lassen uns nicht mehr verunsichern. In Jesu Namen spreche ich das aus über uns alle. Wir sind mutig und ich setze diese Kühnheit jetzt nochmal frei für den gesamten Leib Christi. Kühnheit, Mut, deine Botschaft weiterzugeben. Und ich danke dir, Jesus, dass Zeichen und Wunder uns folgen werden, jedem Einzelnen von uns. Danke, Jesus, dass gewaltige Dinge durch uns geschehen und dass die Leute wirklich auf uns aufmerksam werden, weil wir dich repräsentieren, so wie du wirklich bist, in deiner ganzen Liebe und Kraft und Macht und Herrlichkeit. Halleluja. Danke, Jesus. Ja, Herr, ich bitte dich, setze du wirklich Ströme lebendigen Wassers frei in unser Land, nach Österreich, in die Schweiz. Danke, Herr, dass dein lebendiges Wasser wirklich Leben bringt in unsere Länder. Da, wo Tod herrschte, da, wo Trockenheit herrschte, danke ich dir, Herr, dass Leben kommt. Dass Leben kommt, dass die Menschen zum Leben kommen. Herr, ich rufe sie wirklich aus dem Tod ins Leben. Kommt herein in Jesu Namen, Herr. Danke, Herr, dass du unsere Länder überflutest, dass alles weggespült wird, was nicht von dir ist, Herr, und dass dein Leben fließt, dass dein Leben fließt. Wir setzen dein Leben frei in unserem Land. Danke, Herr. Halleluja. Ich habe den Bundesadler gesehen im Plenum, im Bundestag, der immer so schön an der Wand ist. Und der Herr sagt, dieser Bundesadler, das seid ihr. Macht euch bewusst, dass ihr die Bundesregierung seid, weil ihr im Bund mit dem lebendigen Gott steht. Und der Adler hängt jetzt nicht mehr als Wappen an der Wand, sondern der Adler fliegt jetzt. Und fliegt jetzt durch unser ganzes Land und bringt Veränderung in dieses Land. In Jesu Namen. Halleluja. Und wir rufen einfach auch Gesetze und Politik aus, die mit dem Wort übereinstimmen, die mit deinen Grundsätzen übereinstimmen. Herr, Schluss mit jeder ungöttlichen, mit jeder gottlosen Politik, mit gottlosen Gesetzen, mit sündhaften Gesetzen. Schluss damit jetzt in Jesu Namen. Wir richten jetzt wirklich einen Standard auf und wir sagen jetzt wirklich eine gottgemäße biblische Politik, biblische Gesetze, die deinen Standards entsprechen. In Jesu Namen. Wir richten das jetzt auf im Geist und so wird zum Natürlichen sich fügen. In Jesu Namen. Und wir binden auch die Gender-Mentalität in unserem Land, dass sie sich nicht durchsetzt, dass sie sich weder in der Schriftsprache durchsetzt, noch in den Schulen durchsetzt, noch in den Kindergärten durch falsche Vorbilder durchsetzt. Wir beten um Erweckung in unserem Land, dass den Leuten wirklich die Augen aufgehen, was für ein Unrecht an deiner Schöpfungsordnung das ist. Schenkt, dass ihnen die Sünde wirklich bewusst wird, Herr Jesus. Wir rufen wirklich Ordnung in unser Land, die göttliche Ordnung, göttliche Ordnung. Wir sagen, Chaos weicht aus unserem Land, Unordnung weicht, einfach die Unordnung des Feindes weicht im Namen Jesus und die göttliche Ordnung. Wir richten sie auf in Jesu Namen, überall, in allen Gesellschaftsbereichen, in allen Bereichen dieses Landes und unserer Länder, ganz Europas, in Jesu Namen, die göttliche Ordnung. Herr, wo alles flutscht, wo alles gut ist, wo alles leicht geht, wo alles wunderbar ist, das setzen wir frei. In Jesu Namen. Halleluja. Ja, und ich danke dir, Herr, dass die Einheit unter uns immer stärker wird, auch im Leib Christi, in den ganzen Gemeinden, weil das, was von uns ausgeht, ist mächtig und dass jeder wächst für sich. Und Vater, ich danke dir, dass draußen wirklich die Verblendung verschwindet, dass es wie Schuppen von den Augen fällt bei den Menschen und dass sie die Wahrheit erkennen, dass sie erkennen, wie gut du bist, ne, dass du ein strafender Gott bist und dass die Religion wirklich weggedrängt wird und die Wahrheit wirklich zu den Menschen kommt und dass sie es annehmen können. Danke, Papa. Danke, Jesus. Du lenkst die Herzen wie Wasserbäche. Du setzt Könige ein und du setzt Könige ab. Und ich setze es jetzt frei für die Bundestagswahl. Dass dein Wille geschieht, Jesus. Da, wo die Menschen jetzt rumhirnen, welche Partei, die oder die nicht. Und wenn die gewählt wird, dann wollen wir das, was weiß ich, annullieren oder was da auch geschwätzt wird. Danke, Jesus. Ich rufe deinen Sieg drüber aus, deine Herrschaft und dass dein Plan mit Deutschland in Existenz kommt und nichts anderes und nicht das, was der Feind versucht, nur dein Plan kommt in Existenz. Danke, Jesus. Ich proklamiere dein Sieg, deine Herrschaft, dein Blut über Deutschland und nichts anderes. Alles andere ist zerbrochen in Jesu Namen. Danke, Jesus. Du hast den Sieg. Und ich setze es einfach auch frei in unserer Gemeinde und auch in anderen Gemeinden. Da, wo es in Dienstgruppen untereinander irgendwelche Auseinandersetzungen gibt, was auch immer, dass jeder Einzelne erkennt, dass das einfach eine Masche ist vom Feind, da Spaltung reinzubringen und nichts anderes, sondern dass wir in deinem Geist vorwärts gehen, geleitet durch dich, nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch deinen Geist, Jesus. Danke. Und dass jeder die Liebe des Vaters immer tiefer erfasst, immer tiefer erfährt und alle Verletzungen, du hast es getragen. Danke, Jesus. Ein tiefes Bewusstsein, dass du es getragen hast. Du hast den Sieg. Amen. Ja, Vater, wir sagen und wir wollen und wir proklamieren, wir wollen einen gläubigen Bundeskanzler haben, Herr. Wir wollen eine gläubige Regierung haben, Herr. Wir wollen gläubige Christen in unserer Regierung haben, Herr. Wir wollen, dass wieder gebetet wird im Bundestag, Herr. Wir wollen einen gläubigen Bundespräsidenten haben, einen gläubigen Außenminister, einen gläubigen Finanzminister, einen gläubigen Wirtschaftsminister, Herr. Wir proklamieren das, Herr. Wir dulden in unserem Land keine antichristlichen Geister mehr, Herr. Wir binden jeden Geist, der sich gegen die Erkenntnis Jesu Christi erhebt, Herr. Jedes Knie muss sich beugen in Deutschland. Deutschland ist eine Nation des Herrn, der Herrn, des Königs, der Könige. Wir proklamieren das und wir deklarieren das. Wir machen das fest, Herr, in dem Namen Jesus. Halleluja. Ja, jetzt ist die Zeit, Herr. Die Zeit ist da für ein größeres Gewicht deiner Herrlichkeit auf deinem Leib, Herr. Danke, Herr, dass du antwortest, Herr. Herr, nicht nur auf Glory Life, sondern auf dem Leib Christi insgesamt, Herr. Komm mit einem größeren Gewicht deiner Herrlichkeit. Komm mit einer größeren Macht, Herr, vom Himmel, Herr. Komm mit einer größeren Gnade auf uns allen, Herr. Herr, komm mit einer größeren Macht auf uns alle, Herr. Herr, komm, Herr, und strecke deine Hand aus, Herr, dass Zeichen und Wunder geschehen, Herr, durch den Namen Jesus, Herr. Oh, wir danken dir, Vater, Herr. Oh, wir danken dir, Jesus, Herr. Oh, wir danken dir, Herr, dass du es tust, Herr. Oh, wir danken dir, Herr, dass deine Zeit gekommen ist, Herr. Oh, wir danken dir, Herr, dass deine Zeit gekommen ist für ein mächtiges Werk, Herr. Oh, wir danken dir, Herr, dass es deine Zeit gekommen ist, Herr, für ein schnelles Werk, Herr. Oh, wir danken dir, Herr, dass deine Zeit gekommen ist, Herr, für ein gründliches Werk, Herr. Oh, wir danken dir, Herr, dass deine Zeit gekommen ist für ein Werk, Herr, dass es der Welt in beiden Ohren gilt, Herr. Halleluja, Herr. Oh, für ein Werk, Herr, das gesehen wird, Herr. Für ein Werk, das gehört wird, Herr. Danke, Vater, Herr. Danke, Herr, dass du deinem Leib ganz neu mächtigen Einfluss gibst, Herr, im Land, Herr. Halleluja, Herr. Halleluja. Wir werden mächtig sein im Land, Herr. So verheißt es dein Wort, Herr. Herr, nicht aus unserer eigenen Kraft, Herr. Herr, sondern durch die Gnade Gottes auf uns, Herr. Oh, wir danken dir, Herr, für ein neues Gewicht, Herr. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Auch heute Abend, Herr, auf jedem, der sich eins gemacht hat mit diesem Gebet, Herr. Danke, dass du mit einem neuen Gewicht deiner Herrlichkeit kommst, Herr. Halleluja. Oh, Halleluja. Halleluja. Oh, oh, wir preisen dich, Herr. Halleluja. Danke, Vater. Oh, wir preisen dich, Herr. Halleluja. Wir sagen, wir nehmen es in Empfang, Herr. Wir nehmen es in Empfang in unserem Land, Herr. Wir nehmen es in Empfang auf diesem Kontinent, Herr. Ein größeres Gewicht, Herr. Ein machtvolleres Gewicht deiner Herrlichkeit als je zuvor, Herr. Oh. Jesus. Halleluja. Jesus. Auf jedem einzelnen von uns, Herr. Uiuiui. Hammer. So stark. Wow. Danke, Jesus. Wow. Wow. Auch über Livestream. Das, Halleluja, fließt es. Es setzt sich das Gewicht der Herrlichkeit nieder. Halleluja. Uiuiui. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Jesus. Oh, wir lieben dich, Herr. Oh, wir lieben dich, Herr. Wir lieben dich, unseren König. Wir lieben dich, unseren Gott. Wir lieben dich, Herr. Du bist so wunderbar, Herr. Oh, wir lieben dich. Du bist so mächtig, Herr. Wir lieben dich. Du bist so schön, Herr. Du bist so vollkommen, Herr. Deine Pläne sind vollkommen, Herr. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Ah. Oi, oi, oi, oi, oi. Shabbat. Hat noch jemand einen Eindruck gehabt? Ich habe vorhin die Erde gesehen, das war wie die Erdkugel und die war ganz, ganz dunkel, fast schwarz. Und dann habe ich wie so ein, das war wie so eine Leuchtkugel, das war wie so ein, boah, wie so ein Körper, der ganz, ganz hell war und der, boah, mit so einer Geschwindigkeit kam. So übernatürliche Geschwindigkeit raste er auf die Erde zu. Und ich habe dann gedacht, was das wohl sein kann. Und mir war so, als wenn das diese Herrlichkeit ist, die da mit so Überschallgeschwindigkeit auf die Erde zurast, in diese dunkle Welt. Ja. Wow. Puh. Jesus. Wow. Der göttliche Meteoriteneinschlag. Die Herrlichkeitsbombe. Ja, ich hatte auch erst so den Eindruck von Feuer, als wir gebetet haben und dann eben, als wir mit der, dass die Herrlichkeit kommt nochmal mit der größeren Dimension, da hatte ich echt den Eindruck, dass so eine richtig dicke, dicke, dicke Decke, so eine goldene Decke sich hier auch so um die Gemeinde drauflegt, so ganz sanft und ist so bedeckt, also so diese Herrlichkeit so draufkommt, genau. Stark. Also wenn jemand noch nicht in Daniel-Fasten mit eingeklinkt ist, vielleicht bist du über Livestream, hast noch gar nichts davon gehört, ich empfehle dir, kling dich ein, sei mit dabei, es ist einfach eine wichtige Zeit jetzt gerade, es ist eine Schlüsselzeit, diese Wochen jetzt, auch noch über die Daniel-Fastenzeit hinaus, es ist wirklich eine Schlüsselzeit und Gott tut was Neues und er tut es, er gebiert es sozusagen im Gebet, ja. Er bringt es im Gebet zur Geburt. Halleluja. Preist den Herrn, ihr Lieben.